Okay, let's start. Fangen wir an. You ready? Seid ihr bereit? Have you buckled your seatbelts? Habt ihr euch angeschnallt? Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich. For your kingdom. Für dein Königreich. For our church. Für unsere Gemeinde. For each one here. Für jeden Einzelnen hier. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Before I forget, my good friend Bill is here. Bevor ich vergesse, mein guter Bill. Freund Bill ist da seit heute früh. Bill. For those who are visiting, Bill was instrumental in myself and Pastor Matt coming to the Lord. Für die ihn nicht kennen, Bill hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich und Pastor Matt zum Herrn gekommen sind. And my mother. Und auch meine Mutter. He's my spiritual big brother. Er ist mein geistlicher großer Bruder. That's 30 years ago. Das war vor 30 Jahren. And we look exactly the same. That's the incredible thing. Und das Unglaubliche ist, dass wir genau gleich ausschauen. Yeah. Okay, let's turn to Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Epheser Kapitel 5 auf. Okay, this is our fourth message on life together. Das ist unsere vierte Predigt über das gemeinsame Leben. The first one was life together in humility. Bei der ersten ging es um das Leben, das Zusammenleben in Demut. Second, life together under the living word. Zweitens, gemeinsames Leben unter dem lebendigen Wort. The third was life Drittens, together. Das gemeinsame Leben. In love. In Liebe. Right. And we talked about how to be kind to one another. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir zueinander gütig und freundlich and sind. And tender-hearted. Und sanftmütig. And tonight I want to finish the series with life together. Heute Abend möchte ich die Serie abschließen. In the fear of the Lord. Gemeinsames Leben in Gottes Furcht. And we're in Ephesians chapter 5, but we'll come there in a moment. Und wir sind in Epheser 5 und wir werden gleich dazu kommen. When you think about 20 or 30 messages back, wenn ihr an 20 oder 30 Botschaften weit zurückdenkt, talking about the fear of God, und wir haben darüber die Gottesfurcht gesprochen, and what it is. Und was sie ist. And if you think of fear, you can think of it in a negative and a positive way. Und wenn ihr an Furcht denkt, ihr könnt euch da etwas Negatives oder Positives vorstellen. If you're afraid of spiders, wenn du Angst hast vor Spinnen, like when I was visiting California at Pastor Brent's dad's house, wie ich in Kalifornien war bei Pastor Brent's Papa zu Hause, we go outside near the garage. What's something wrong? Okay. We went outside near the garage. Wir sind hinausgegangen in die Garage. And he said, "Just be careful of black widows." Und hat gesagt, pass auf, da gibt's schwarze Witwen. I said, "Those are poisonous." Und ich habe gesagt, die sind doch giftig. You mean the thing with the red on the stomach, you know, die mit or the dem back? Roten he says, "Yeah, Fleck. They're like they can be anywhere." Ja, die können überall sein. I didn't go outside anymore. Und ich bin nicht mehr nach draußen gegangen. I mean, I didn't touch anything. Ich habe nichts mehr angerührt. He said, if you sit on a chair, just look underneath, because it might be sitting right under the chair. Und hat gesagt, wenn du dich auf einen Sessel setzt, dann schau vorher hin, vielleicht. What did I come to the state for? Wozu bin ich überhaupt in diesen Bundesstaat gekommen? I was paralyzed. Ich war gelähmt. Everything I did was in reference to a black widow somewhere. Egal was ich getan habe, ich habe immer geschaut, ob irgendwo eine schwarze Witwe war. Then I went with Bill. Und dann bin ich mit with, Bill. Where are we going again? Palm Springs. Nach Palm Springs gefahren. I said, Bill, I have to go to the bathroom, you know. Und ich habe gesagt, so, Bill, ich muss aufs WC. Pull over. Und wir sind stehen geblieben. And I get out of the car and I'm walking to the bathroom. Ich steige aus dem Auto und gehe zum WC. There's a sign right there. Und da war ein Zeichen. And it says, beware of rattlesnakes. Und da stand Achtung vor Klapperschlangen. Black widows, rattlesnakes. Schwarze Witwen, Klapperschlangen. I walk down this sidewalk like this, like. Und ich bin so den Gehsteig entlang gegangen. I was living my life in reference to black widows and rattlesnakes. Ich habe mein Leben im Banne von Klapperschlangen und schwarzen Witwen gelebt. This is fear. Das ist Furcht. Now, what is the fear of the Lord? Aber was ist die Furcht vom Herrn? It's a positive thing. Das ist etwas Positives. I live my life in reference to God. Ich lebe mein Leben in Ehrfurcht vor Gott. I walk down the sidewalk. Ich gehe den Gehsteig entlang. Not thinking of rattlesnakes. Und ich denke nicht an Klapperschlangen. But thinking of the Lord. Sondern ich denke an den Herrn. I wake up in the morning, not thinking of black widows. Ich wache auf in der Früh und denke nicht an schwarze Witwen. But thinking of the Lord. Sondern ich denke an den Herrn. Decisions I make are in reference to the Lord. Und ich mache Entscheidungen in Bezug auf den Herrn. And we live our life together in the fear of the Lord. Und wir leben unser gemeinsames Leben in der Furcht vor dem Herrn. Every relationship we have is in the fear of the Lord. Jede Beziehung, die wir haben, steht unter der Ehrfurcht Every des, conversation, vor dem Herrn. Jedes Gespräch. Every business deal. Jeder Geschäftsabschluss. Everything we do in our life is in reference to Him. Alles, was wir in unserem Leben tun, tun wir aus Ehrfurcht vor ihm. Now, the fear of the Lord also now has two parts. Und die Furcht vor dem Herrn inkludiert zwei Teile. And this you find in Romans 11:22. Das steht in Römer 11:22. Oh, the kindness and the severity of God. Die Güte und die Strenge des Herrn. God is not just kind, like we talked about last week. Gott ist nicht nur gütig, wie wir das letzte Woche gesagt haben. In Luke 6:35. In Lukas 6:35. God is kind even to unthankful people. Gott ist sogar gütig den Undankbaren gegenüber. And evil people. Und den bösen Menschen. So the next time you're driving your car. Das nächste Mal, wenn du mit dem Auto fährst. And you let someone in front of you. Und du lässt jemanden vor dir hinein. And they don't pick up their hand and thank you. Und die heben nicht die Hand, um dir zu danken. You just say. Dann sagst du einfach. Luke 6:35. Lukas 6:35. I'm not going to stop being kind to unthankful people. Ich werde nicht aufhören, undankbaren Leuten gegenüber gütig zu sein. Now in Acts chapter 9, verse 31. In Apostelgeschichte 9, Vers 31. After this great persecution under Saul of Tarsus. Nach dieser großen Verfolgung unter Saul von Tarsus. Who got saved? Der gerettet wurde. There was peace among the churches of Judea and Samaria. Dann war Frieden unter den Gemeinden von Judäa und Samaria. And it says that the church continued in the fear of the Lord. Und es heißt, dass die Gemeinde weiterlebte in der Furcht vor dem Herrn. And the encouragement of the Holy Spirit. Und der Ermutigung des Heiligen Geistes. Fear. Furcht. And some versions say comfort. Und manche Versionen sagen Trost. Fear and comfort. Furcht und Trost. Fear of the Lord and comfort of the Holy Spirit. Furcht vor dem Herrn und Trost des Heiligen Geistes. Is that possible? Ist das möglich? It is very possible and it's a reality. Gut möglich und es ist eine Realität. Now, as we'll read in this text, you'll see the severity of the Lord. Wenn wir diesen Text lesen, dann werdet ihr die Strenge des Herrn sehen. And the kindness of the Lord. Und auch die Güte des Herrn. And he is both. Und er ist beides. And as we'll read in verse, I can't even see it, verse 6. Und wenn wir das lesen im Vers 6. It says, let no one deceive you with empty words. Da steht, niemand verführe euch mit leeren Worten. Because of such things, God's wrath comes. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes. Like, don't let anybody believe you that God is only kind. Lasst euch von niemandem weismachen, dass Gott nur gütig sei. God is also a person you don't mess with. Gott ist auch jemand, mit dem man sich nicht anlegt. In Galatians chapter 6, it says, God's not mocked. In Galater 6 heißt es, Gott lässt sich nicht spotten. What a person sows, a person will reap. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Now I've kind of had this experience with my little doggy. Und ich habe diese Erfahrung mit meinem kleinen Hund gemacht. You know, I was told, you know, when he goes pee-pee, mir hat jemand gesagt, wenn er Lulu macht, on the floor, pick him up and take him where you want him to go pee-pee. Dann nimm ihn und dann trag ihn dorthin, wo er ihn machen soll. Sure. So he goes pee-pee. It's like, oh, look, he went pee-pee on the floor. Now come on and go on the terrace and go pee-pee here. Also wenn er macht tatsächlich hin und du nimmst ihn und bringst ihn auf die Terrasse und sagst, mach jetzt da, Lulu. And we did that about 150 times. Und das haben wir so 150 Mal and gemacht. And he just kept going pee-pee right where he went pee-pee. He just went anywhere he wanted. Und er hat immer hingemacht, wo er wollte. He even went in my walk-in closet. Er hat sogar in meiner begehbaren Garderobe hingemacht. He sneaks in there. Er schleicht sich hinein. He steps on a shelf. Hüpft auf ein Regal. Puts his little tush and he goes poo-poo in the closet. und hat dorthin gekackt. Now, we got a crisis here. Und das war wirklich eine Krise. I said, hon, go on the internet and look up bulldogs and tell me what the problem is. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, schau im Internet nach unter Bulldoggen und finde heraus, was das Problem ist. I would swear that this guy is stubborn. Denn ich kann darauf beschwören, dass dieser Hund wirklich stur ist. He knows what's right, but he's stubborn. Er weiß, was richtig ist, aber er ist stur. So my wife, she looked and she said, it's right there. They are stubborn. Meine Frau sagt, ja, das steht tatsächlich da, die sind stur. I'm in a crisis. There is a battle between who is the alpha male of the family. Und jetzt gibt's einen Kampf darum, wer ist das Alpha-Tier in der Familie. So I just thought, you know what? Und ich habe mir gedacht, I'm healthy and I'm just going to do what my dad did. Ich bin gesund und ich werde einfach das machen, was so mein Vater gemacht hat. So I have this little back scratcher, you know? Ich habe so ein Ding zum Rückenkratzen. It's like a little bamboo back scratcher. Das ist so ein Bambusstab. And I just sat down with Cody and I explained to him. Und ich habe mich mit Cody hingesetzt und habe ihm das erklärt. Cody, look at this. Look what it says on the inside. Und ich habe gesagt, Cody, schau dir das an, schau, was da drauf steht. Back scratcher made in China. Da steht Rückenkratzer made in China. And look what it says on the other side. Und schau, was auf der anderen Seite steht. It says bulldog discipliner. Disziplinargerät für Bulldoggen. Made in the USA. In Amerika hergestellt. And look, it's got your name right there. Und schau, da steht dein Name drauf. And you know, he just took the liberty to go poopy right near the stereo, and that was it. Und er hat die Frechheit gehabt und hat gleich neben dem Stereo. And I just stung his little behind. Und ich habe ihm dann wirklich eine hinten drauf gegeben. And you know what? Und wisst ihr was? I only had to sting his little behind just a few times. Ich musste dann nur mal ein paar Mal draufklopfen. And he experienced the severity of his master. Und er hat die Strenge seines Herrn erfahren. I mean, I am so kind to this dog. Ich bin so gütig zu diesem Hund. You know, he's like my son. Er ist wie mein Sohn. I like love this dog, you know. Ich liebe diesen Hund. Like, you know, I put my face right in his face. I love you. Ich gebe mein Gesicht ganz I sing to my dog. Und sage ihm, ich liebe dich. Und I ich singe ihm sogar on, was come vor. Come on, come on, come on. Just trust me, codes. I sing to him. I sing all kinds of songs. Ich singe ihm alle möglichen Lieder vor. And we have a great time. Wir haben sehr viel Spaß but, miteinander. You know, kindness without severity is not the picture of the character of God. Aber Güte ohne Strenge, das ist nicht das Bild des Charakters Gottes. You know, whenever he wakes up, he has to go pinkle right away. Wenn er jetzt aufwacht, muss er sofort pee-pee. Lulu machen. So he wakes up and I say, Cody. Und er wacht auf und ich sag, Cody. Let's go pee-pee. Geh, mach Lulu. He looks at me like, what are you talking about? Und er schaut mich an, als ob er dächte. Who are you? Was redest du da? Wer bist du überhaupt? Und let's ich sage, Cody, los. He looks at me like, I'm tired. Don't bother me. Und er schaut mich an mit diesem Gesichtsausdruck. Ich bin müde. So I took the little back scratcher, just started scratching my back. Und ich nahm meinen kleinen Rückenkratzer und habe angefangen. You know what he did? He got out of his little thing and he just walked right to the door. Und er ist aus seiner Kiste raus und ist sofort zur Tür gegangen. And he's stubborn, so he walked real slow, you know. Und er ist der stur und deswegen ist er ganz langsam gegangen. It was good enough. I opened the door. Ich habe die Tür aufgemacht. And he went right in the sandbox and went loose. Und er ist sofort in die Sandkiste gegangen und hat dahin gemacht. I said, what is the problem? We can't live like this. Und ich habe gesagt, wo ist das Problem? Können wir nicht so leben? The severity of the Lord. Die Strenge des Herrn. You find this also in Psalm 23. Man findet das auch im Psalm 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, ich fürchte nichts Böses. For thy rod Stecken, and thy staff, und dein Stab, they comfort me. Sie trösten mich. The same thing we find in Acts 9:31. Und genau dasselbe finden wir in Apostelgeschichte 9:31. They continued in the fear of the Lord, und sie fuhren fort in and Gottes Furcht the comfort of the Holy Spirit. Und im Trost des Heiligen Geistes. And I looked up in the Hebrew what this word rod means. Und ich habe im Hebräischen nachgeschlagen, was dieses Wort and stecken it's a little bedeutet. Stick. Und das ist ein kleiner like a little Stecken, whip. Wie eine kleine Peitsche. Made in Taiwan. Made in Taiwan. And they use it to discipline the sheep. Und das haben sie verwendet, um die Schafe to save their lives. Zu züchtigen, um ihr Leben and zu then they have this, you know, this staff. Und dann haben sie diesen Stab. So watch this. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. With his staff, he makes me lie down in green pastures. Und mit seinem Stab bringt mich dazu, dass ich mich in grünen Augen and leads me beside still waters. Und führt mich zu stillen Wassern. And with his little rod, und mit diesem kleinen he Stecken, restores my soul. Stellt meine Seele wieder her. And he guides my paths in righteousness to go pee-pee. Und leitet meinen Pfad in Gerechtigkeit, Lulu zu machen. For his name's sake. Seines Namens so, willen. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schatten, ich fürchte nichts Böses. For thou art with me. Denn du bist bei mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Now I can see finding comfort in the staff, but how do you find comfort in the rod? Also ich kann das einsehen, dass man Trost findet im Stab, aber wie findet man es im Stecken? Well, when God uses it on somebody else, that's a great comfort. Wenn Gott den an jemand anderen gebraucht, dann ist das ein großer Trost. Some bigger sheep that keeps bumping into me. Irgendein größeres Schaf, das mir dauernd reinläuft. It keeps running me off the path. Das mich dauernd vom Pfad abdrängt. It's going to get the shepherd's little rod, ping. Da kommt jetzt der kleine Stecken des Schafhirten. Now watch. God's severity, if everyone believed in the severity of God, wenn jeder an die Strenge Gottes glauben würde, there would be peace in the world. Dann würde Frieden herrschen auf der Welt. Because I cannot suffer long with unthankful or unthankfulness or injustice. Denn ich kann nicht langmütig sein mit Undankbarkeit oder Ungerechtigkeit. Unless I believe in the severity of God. Außer wenn ich an die Strenge Gottes glaube. Romans chapter 12. Römer Kapitel 12. Judgment is mine, says the Lord. Das Urteil gehört mir, sagt der Herr. You leave room for my rod. Lass Raum für meinen Stecken. I will deal with it. Ich werde mich darum kümmern. Okay, it's God's. Okay, das überlasse and ich Gott. This is the basis of suffering long. Und das ist die Grundlage für Langmut. That's the first characteristic of love in 1 Corinthians 13. Das ist das erste Merkmal der Liebe im 1. Korinther 13. And the second characteristic is kindness. Und das zweite Merkmal ist Freundlichkeit und Güte. If more people believed in God's severity, wenn mehr Leute an Gottes Strenge glauben würden, there would be less wars in the world, dann gäbe es weniger Kriege auf less Erde, divorces, weniger Scheidungen, there would just be less strife, und es wäre weniger Kampf, because people would be trusting God for it. Weil die Leute Gott vertrauen würden. I don't have to look for a stick, the shepherd's got one. Ich muss mir keinen Stecken suchen, der Schafhirte hat einen. And he knows how to use it. Und weiß, wie ihn verwendet. The kindness and severity of the Lord. Die Güte und die Strenge des Herrn. And this comforts me. Und das tröstet mich. Because I know that God will step in. Denn ich weiß, dass Gott eingreifen wird. With his severity and he will protect me. Mit seiner Strenge und wird mich beschützen. But I also know. Aber ich weiß auch. That if I am familiar with his kindness. Wenn ich seine Güte als etwas zu selbstverständliches and start nehmen. Doing poopy all over the master's house, und wenn ich überall im Haus des Herrn hinmache, he might just use that little rod on my butt. Dann kriege ich vielleicht diesen kleinen Stecken auf meinem Hinterteil zu spüren. I had a little story with the doggy, but I forgot it now. Mir ist eine kleine Geschichte eingefallen. Oh, yeah, I remember mit meinem this. Hund. Ich I'm studying for Wednesday service. Aber ich habe für einen Mittwoch Gottesdienst studiert. And I hear from the other room, my wife. Und ich höre meine Frau aus dem anderen Zimmer. And I hear these words. Und ich höre diese Worte. Cody, go pinkle. Go pee-pee. Go Cody, pee-pee. Mach Lulu. No, no, no, no. Don't come in the house. Nein, nein, nicht no, im no. Haus. Cody, go pee-pee. Cody, mach Lulu. No, no, no, no. Don't come in the house. Nein, nein, nein. Cody, geh nicht ins Haus. Pee-pee. Cody, mach Lulu. He just woke up, you know. He wants to come in. Er gerade aufgewacht und pee-pee wollte rein. Pee-pee on the floor because auf den Boden hin pinkeln, it's warmer, you know. Weil es, so, weil wärmer ist. I walk into the room. Ich gehe in das Zimmer. And I go out on the terrace and I look at him. Ich gehe auf die Terrasse und ich schaue ihn an. I say, Cody. Und ich sag, Cody. Go pee pee. Mach Lulu. He turns around, goes pee pee. Und er dreht sich um und er macht. My wife turns to me and said, he's afraid of you. Und meine Frau schaut mich an und sagt, er hat Angst vor dir. I said, the word is respect. Und ich habe gesagt, das Wort ist Respekt. You see, the difference is he loves you. Der Unterschied ist, er liebt dich. But he loves me and respects me. Aber mich liebt er und noch dazu respektiert er mich. And you know, it's amazing. You know, you see the stubbornness in him. Du siehst seine Sturheit. And all I have to do is just take that little thing and I only have to rub it on his butt. Just rub it. Und ich muss dieses Ding nur hernehmen und muss es kurz über seinen Rücken streichen. And he does. Und er macht his doo-doo outside. Er macht sein Geschäft draußen. It's great. It's wonderful. Das ist großartig. I forgot what I was going to say now. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen where wollte. Was I going to go with this? What am I talking about? Worüber rede ich? Oh, the kindness, yeah, the kindness and, oh, Romans chapter 2. Römer Kapitel 2. Now, the kindness of the Lord leads us to repentance. Die Güte des Herrn führt uns zur Umkehr. And then you go on in the chapter, it says, but because of your stubbornness, und weiter im Kapitel heißt, wegen eurer Halsstarrigkeit, you are building up wrath against yourself. Häuft ihr euch selber Zorn auf gegen Now, euch selbst. If we go to Ephesians 5, just quickly, wenn wir kurz zu Epheser 5 gehen, you will see the kindness and severity of the Lord. Werdet ihr die Güte und die Ernst, die Strenge des Herrn sehen. And if we walk faithfully in the kindness of God, und wenn wir treu in der Güte des Herrn wandeln, we will experience that his severity is something that protects us, dann werden wir erfahren, dass seine Strenge etwas ist, das uns beschützt, rather than spanks us. Und nicht so sehr uns diszipliniert. Have you ever been spanked? Habt ihr schon jemals einen Klaps bekommen that was made oder from oak. Geschlagen? Mein Vater hatte so einen Eichen, ein Eichenruder. 50 centimeters long. Das war 50 Zentimeter lang. Every minute you came late for dinner. Every minute. Und für jede Minute, die man zu spät you got one on the butt. Abendessen gekommen ist, hat man eine I can auf den still Hintern feel gekriegt. Them today. Und ich kann das heute noch spüren. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1. Be imitators of God. Epheser 5, 1. Seid nun Nachahmer Gottes. How can you imitate God if God is not the reference of your life? Wie könnt ihr Gott nachahmen, wenn er nicht der Bezugspunkt ist in eurem Leben? This is the Greek word mimiomai. Das ist das griechische Wort mimiomai. Believe it or not, we get the word mime. Das Wort mime kommt davon. And it's to look at something and to do the same thing. Und das ist heißt auf jemanden jemand anschauen und dasselbe zu tun. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. And walk in love. Und wandelt in Liebe. My version says, live a life of love. Meine Version sagt, führt ein Leben der Liebe. Just as Christ loved you. Wie auch der Christus euch geliebt and hat. And gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer zum duftenden Wohlgeruch. We see the kindness of God in the cross. Wir sehen die Güte Gottes am Kreuz. His greatest expression. Der größte Ausdruck. That he would give Christ to be crucified so we could have his righteousness. Dass er Christus hingegeben hat, damit er gekreuzigt würde, damit wir seine Gerechtigkeit and in haben. In Ephesians chapter 2 verse 7. In Epheser 2 Vers 7. That in the ages to come. Dass in den kommenden Zeitaltern, in 100 million years from tonight in heaven, in hunderten Milliarden Jahren von heute im God Himmel, will be showing us the riches of His grace. Gott wird uns die Reichtümer seiner Gnade zeigen. In kindness toward us. In seiner Güte uns gegenüber. And here we see Christ, it says, "Be imitators." Und hier steht, seid Nachahmer. Look at the kindness of God. Schaut euch die Güte Gottes Look an. What he did for you. Schaut euch an, was er für euch getan and hat. Live a life that imitates what your reference is. Und lebt ein Leben, in dem ihr nachahmt, wer euer Bezugspunkt Now ist. Now watch the severity here. Und schaut euch die Strenge an. But among you there must not be even a hint of sexual immorality. Unzucht aber und alle Unreinheit soll nicht unter euch genannt werden. Okay, it's sexual immorality, sexuelle and any Unzucht kind of impurity or greed. Oder jegliche Unreinheit oder Habsucht. Mentions three things. Da werden drei Dinge and erwähnt. I just checked a bunch of scholars and und ich habe das in etlichen Schriftgelehrten basically nachgeschlagen. The first word, sexual immorality, und das erste Wort, sexuelle Unzucht. Any kind of misuse of sexuality. Jeder Missbrauch von Sexualität. The second one, impurity. Das zweite, Unreinheit. Or unclean. Oder nicht rein sein. Is basically anything corrupt. Ist alles, was verderbt oder korrupt ist. You know, like stealing people's cars and breaking into buildings and das Auto stehlen oder taking people's wallets and oder jemanden die Geldbörse zu klauen oder betrügen. And anything corrupt. Alles, was korrupt ist. And the last one, greed. Und das letzte, Habgier. You know, just a selfish, greedy person who wants more and more and more. Ein selbstsüchtiger, gieriger Mensch, der immer mehr haben will now und watch, nicht genug kriegt. Because these are improper for God's holy people. Denn das ist Unrecht für Gottes heiliges Volk. In the Greek it just says improper for the holy. Im Griechen steht da einfach nur, es geziemt sich nicht für die Heiligen. We are the holy. Wir sind die Heiligen. Why are we holy? Warum sind wir heilig? Because we fear the Lord. Weil wir den Herrn fürchten. When you fear the Lord, you are focused on him. Wenn du den Herrn fürchtest, dann konzentrierst and du dich auf ihn. When we hear about Christ und wenn wir etwas über Christus and hören, receive his forgiveness und wenn wir seine Vergebung empfangen, then we are sanctified unto God, werden wir geheiligt zu Gott not hin, just in our hearts nicht nur in unseren Herzen, but now in our righteousness and everything, sondern in unserer Gerechtigkeit in allem. We are holy. Wir sind heilig. We're separated. Wir sind ausgesondert. Now watch the warning here. Well, there's another thing here too. It says these things are improper for saints. Da steht, diese Dinge geziemen sich nicht for us. Sich nicht für Heilige, für it just uns. Doesn't fit. Das passt einfach nicht. If we fear the Lord, these things don't fit. Wenn wir den Herrn fürchten, dann passt das einfach nicht zu uns. Here's Hermann Mayer ready to go down, you know. Das ist der Herr, da ist der Hermann Mayer und er steht am Start. Hermann Mayer, the next, and you think, what's on his shoulder? Und du denkst dir, was hat er dann auf seiner Schulter? It's a German flag. Eine deutsche Flagge. What is he doing? Was Hermann, macht er da? Hermann, what are you doing? Hermann, was machst du da? I like the colors. Mir gefallen die Farben. You know my heart. Ihr kennt doch mein Herz. Hermann! Hermann! You cannot wear a German! Du darfst nicht diese deutsche there Flagge would be an, tragen. An uproar. Es würde wirklich einen Aufruhr geben. Das passt einfach and, nicht. And all of these kind of things don't fit for us who are focused on the living God. Und alle diese Dinge sind nicht passend für uns, die sich auf Gott konzentrieren. There's a few more things here. It says, nor should there be obscenity, foolish talk or coarse jesting. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, which are out of place. Die sich nicht geziemen. You know, four-letter words, also Flüche und and Schimpfwörter, dirty jokes, dreckige and Witze sarcasm. Oder Sarkasmus. It doesn't fit. Das passt nicht. But look what it says. But rather thanksgiving. Aber Danksagung. Now, this sounds kind of boring, you know. Das klingt ein bisschen langweilig. Like, hey Joe, you know, I just heard this funny story. Hey Joe, ich habe gerade diese lustige Geschichte gehört. Oh yeah, but it's kind of dirty. Ja, aber es ist schon ein bisschen dreckig. Let's just give thanks. Sagen wir einfach oh, Dank. Oh Lord, we oh, Herr, thank you. Wir thank danken you, Lord. Dir. Dank. Thank you. Ja, danke. Okay, Joe, have a nice day. Okay, Joe, schönen Tag noch. It's not talking about that. It's living. It, darum geht's nicht. Watch this. If we fear the Lord, wenn wir den Herrn fürchten, thanksgiving will pour out of your mouth. Dann wird die Danksagung aus unserem because if I am living my life in reference to him, denn wenn ich mein Leben in Beziehung zu ihm lebe, and his kindness und seiner Güte, and his severity toward my enemies und seiner Strenge meinen Feinden gegenüber, my financial enemies, whatever, meinen Feinden, die meinen Finanzen schaden, thanksgiving pours out. Dann werden mir Dankeswörter Lord, über good die morning. Lippen strömen. We prayed this morning. My wife and I prayed this morning. She said, let's pray. Meine Frau und ich, wir haben heute gebetet in der Früh. I said, okay, Lord, help me with this. Herr, hilf mir dabei. And I said, wait a minute. Good morning. Und ich habe gesagt, Moment mal. Good morning, Lord. Guten Morgen, Herr. We've got to talk before we start getting into requests. Good morning. Reden wir mal miteinander, bevor ich mit meinen Bitten komme. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. Thank you for my eyes. Danke für meine Augen. To see my beautiful wife. Danke für dass ich meine wunderschöne Frau sehen kann. Thank you for my dog. Danke für meinen Hund. From a refrigerator. Danke für den Kühlschrank. Thank you for creation. Danke für die Schöpfung. Thank you for saving me. Danke, dass du mich gerettet hast. Thank you for my friends. Danke für meine Freunde. And if we live in light of that, thanksgiving will just pour out in everything we do. Und wenn wir im Hinblick darauf leben, dann wird die Danksagung aus uns herauskommen, egal was wir tun. Now we'll just close with this warning here. Und wir werden mit dieser Warnung abschließen. And this is the severity of God. Und das ist die Strenge Gottes. For this you can be sure of. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen. No immoral, dass kein Unzüchtiger, impure or greedy person, oder Unreiner oder Habsüchtiger, which is an idolater. Er ist ein Götzendiener. Why are they an idolater? Warum sind die Götzendiener? Because God is not their reference. Weil Gott nicht ihr Bezugspunkt ist. Misuse of sexuality is. Sondern Missbrauch von Sexualität. They wake up in the morning and that's their reference. Der wacht auf in der Früh und denkt schon nur daran. They wake up in the morning and they want more, more, more. Er wacht auf in der Früh und will mehr davon. They wake up in the morning and it's corruption. Und er wacht auf in der Früh und die Verderbtheit ist schon da. It's idolatry because it has replaced God as their reference. Und das ist Götzendienst, weil das Gott als Bezugspunkt ersetzt hat. So there's no fear of God. Und es ist keine Gottesfurcht and da. He says, und er sagt, such a man is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and of God. Steht da, er ist ein Götzendiener und er hat kein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Wow! Wow! This is severe. Das ist wirklich ernst. God's got a stick in his hand. Gott hat einen Stecken in seiner Hand. Made in heaven. Gemacht im Himmel. God is no one to be messed with. Gott ist niemand, mit dem man sich spielen darf. He's kind and severe. Er ist gütig und er ist streng. And if we walk in the fear of the Lord, und wenn wir in Gottes Furcht wandeln, respecting his kindness, und seine Güte respektieren, we will never experience that severity toward us. Dann werden wir niemals diese Strenge an uns erfahren müssen. Maybe just once in a while. Vielleicht nur ab you know, und zu. Nobody's perfect. Keiner ist perfekt. But here, these people are given over to a lifestyle. Aber diese Menschen haben sich diesem Lebensstil ausgeliefert. Let no one deceive you with empty words. Denn niemand verführe euch mit leeren Worten. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Therefore, do not be partakers with them. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Now, I read the rest of it this morning all the way to verse 21, but I won't tonight. Ich habe heute Vormittag das restliche Kapitel gelesen bis Vers 21, aber das mache ich heute Abend nicht. It just talks about being in the light. Das geht es darum, im Licht zu sein. And trying to find out what is pleasing to God. Und versuchen herauszufinden, was Gott wohlgefällt. God, what pleases you? Gott, was gefällt dir? You know, it took me a little while to make my dog sit. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich meinen Hund dazu gekriegt habe, dass er sich hinsetzt. Sit. Sitz. Sit. Sitz. No, don't run. Sit. Nein, renn nicht. Sitz. No, don't bite me. Sit. Beiß mich nicht. Sit. Sit. It takes about like 500 times and then he gets it. Circa 500 Mal und dann hat es kapiert gehabt. And then you say sit and he just sits and he's so happy like we get it. I get it. Sag ich sitz und er macht's und er ist so glücklich, dass es kapiert. Are you happy? Bist du jetzt zufrieden? I'm happy. Ja, ich bin sehr I'm very happy. And he senses it. Und das kann er spüren. This morning, you know, he was on the bed because he's sick, so we put him on the bed. Heute in der Früh ist er auf dem Bett gelegen, weil er ja krank ist. 6:00 in the morning, I feel him on my back. Um 6 in der Früh habe ich ihn an meinem Rücken gespürt. I roll over and he's looking right at me. Ich drehe mich um und er schaut mir direkt ins Gesicht. What do you want? Ich habe gesagt, was willst du? And he said to me, you know what I want. I have to go to the bathroom. Zu mir gesagt, du weißt, was ich will. Ich muss aufs Klo. I said, open the door yourself. Und ich habe gesagt, mach dir selber die Tür auf. He says, I can't. I'm too short. Und hat gesagt, kann ich nicht. Ich bin zu klein. Okay, let's go. Okay, so I open the door and he goes pinkle. Ich mach die Tür auf und geht draußen. And he comes back in and he's snoring in 5 seconds. Kommt wieder herein und nach 5 Minuten hat er schon geschnarcht. Like 5 seconds, he's out, like gone. Kein Scherz, er war weg nach 5 Sekunden. You know how happy that made me? Wisst ihr, wie glücklich mich das gemacht hat? Find out what pleases the Lord. Finde heraus, was dem Herrn gefällt. Humility. Demut. Integrity. Integrität. Kindness. Freundlichkeit. Goodness. Gutsein. Generosity. Großzügigkeit. A passion for purity. Mit Leidenschaft rein sein. Prayer. Das Gebet. Finding your purpose. Den Sinn deines Lebens serving. Zu finden. Zu dienen. And God looks down and says, I am so happy. Und Gott schaut runter und sagt, ich bin so froh darüber. And then we find such encouragement in the fear of the Lord. Und dann finden wir so eine Ermutigung in der Furcht Gottes. Now I'll just close with one more verse and we'll schließen wir mit einem Vers. Just look ab. At verse 21. Schaut zum Vers 21. Submit to one another in the fear of Christ. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. That means at least two things. Das bedeutet zumindest zwei Dinge. First, as you read the rest of the chapter, submit to those who are in authority. Wenn ihr das ganze Kapitel lest, zuerst bedeutet das, dass man sich denen unterordnet, die eine Autorität stehen haben. Wives to their husbands, children to their mother, die Ehefrauen, ihren Männern, die Kinder, den Eltern, slaves to their master and die Sklaven, den Herren und so weiter. Submit to those in authority. Ordnet euch denen unter, die Autorität if haben. If I wanted to find out what the Jehovah's Witnesses teach, wenn ich herausfinden würde, wollen würde, was die Zeugen Jehovas lehren. And I went over and said, can I interview somebody here? Und wenn ich da hingehe zu ihnen und sage, darf ich da jemanden interviewen? I would contact the one in authority. Dann würde ich mich zuerst an den wenden, der Autorität hat. And respect it. Und seine Autorität because respektieren. All authority comes from the Lord. Denn alle Autorität kommt vom Herrn. And just to close, secondly, und zum Abschluss, submitting zweitens, to one another according to ability and experience. Einander unterordnen gemäß der Fähigkeiten und Erfahrung. Sunday morning I play guitar on the worship team. Am Sonntagvormittag da spiele ich Gitarre beim Lobpreisteam. I'm probably the least musical. Und ich bin wahrscheinlich der, der am wenigsten musikalisch ist. And so I submit to the other people. Und ich ordne mich den anderen unter. What do you think we should do? Was denkt ihr, was wir tun sollten? Pastor Brent, what do we should do? How should we start this song? You know, you got more experience. Pastor Brent, wie sollten wir dieses Lied anfangen? Du weißt, dass du hast mehr Erfahrung. And we're submitting one to another. Und wir ordnen einander unter. In uns einander the unter. Fear of the Lord. In der Furcht vom Herrn. God is kind to me. Gott ist gütig und freundlich and his zu mir. Severity protects me. Und seine Strenge. Die beschützt mich. Why do I have to be someone who's hard to work with? Warum muss ich jemand sein, der mit dem man schwer zusammenarbeiten kann? I don't have to be. Muss ich nicht sein. I can live a life of harmony. Ich kann ein Leben voller Harmonie leben. So with that, that's the end of our series. Und das ist jetzt das Ende unserer Serie. Let's pray. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For being kind. Dass du gütig bist. And yet you're serious. Und trotzdem bist du auch streng. And we find comfort in that. Und das gibt uns Trost. If we're going wrong, wenn wir den falschen Weg gehen, then you will step in. Dann wirst du einschreiten. And Lord, maybe there's somebody here tonight who's never received you. Herr, vielleicht ist heute jemand da, der dich noch nicht angenommen hat. Would you pray with me? Möchten Sie mit mir beten and say, Lord, come into my life. Und sagen, Herr, komm in mein Leben hinein. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. I want to receive the kindness that you expressed through the cross. Ich möchte diese Güte empfangen, die du am Kreuz ausgedrückt hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.